1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer, ihr Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 9 Minuten hier im Radio unter uns und dann kommt das Fernsehen dazu und wir sind wie immer freitags ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden, sprechen, diskutieren, plaudern oder streiten wollt. Also 0800 220 50 50 oder die Mailadresse domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Svenja. Svenja ist 26. Hallo Svenja. Ja, hallo. Svenja, was geht's bei dir? Ja, das Problem ist bei mir, dass ich halt schwanger bin und ich nicht weiß, wer der Vater von meinem Baby ist. Oh. Also wenn, ist es halt mein Ex-Freund oder mein Nachbar. Der Ex-Freund oder der Nachbar? Ja, richtig. Wie kommt es denn, dass du es nicht weißt? Was sind denn das für Zustände da? Ja. Bei dir? Also ich hatte mit meinem Ex-Freund jetzt zusammen gewohnt, gute 3 Jahre. Ja. Und bin halt ausgezogen, weil das nicht mehr gepasst hat alles. Ja. Und habe seit dem 1.9. meine Wohnung. Und da, wo ich halt hingezogen bin, der ganze Zustand ist nicht so schön. Bitte? Der ganze Zustand ist halt nicht so schön. Ja. Und ja, dann irgendwie habe ich Geburtstag gehabt am 10.10. Da kommt die Nachbarschaft schon mal rüber auf ein Gläschen. Ja, richtig. So ja. Auch ein netter Mann? Naja, ist auch an sich schon. Ja, und dann wurde gleich zack, zack, oder? Ja, richtig. Mann, du bist aber drauf. Gleich beim ersten Mal geht's dann rund. So, in welcher Woche bist du oder Monat? 6. Schwangerschaftswoche. 6. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und du kannst hin und her überlegen, es könnten beide sein. Ja. Also die Möglichkeiten sind 50 zu 50. Ja, ist richtig. Und du? Ja, nun kommt mir Lage nicht klar, weil ich habe das Gefühl von beiden Männern, dass sie irgendwie mit dieses Kind später auch nichts zu tun haben wollen. Ja, hast du denn einem Mann von den beiden das erzählt, dass du schwanger bist? Sie wissen das beide. Bitte? Sie wissen das beide, die Männer. Wie haben die reagiert? Ja, also mein Nachbar, der hat mir gesagt, der ist noch zu jung. Also wie alt ist denn der Nachbar? 23. Naja, geht ja. Ja, und hast du dem denn auch gesagt, es könnte sein, dass du es bist oder mein Ex? Ich habe ihm das gesagt, dass er das sein kann oder mein Ex halt. Also und dem Ex hast du auch gesagt, das könntest du sein oder der Nachbar? Ja, ist richtig. Und also der Nachbar sagt, er sei zu jung und richtig. Dein Ex sagt, er sei zu alt? Nee, der sagt nicht, der ist zu alt, der ist mit der Lage überfordert, ja, weil er hat eine neue Freundin. Ja. Und ich bin halt, ich kann ihn halt nicht so in Ruhe lassen, weil ich ihn immer noch liebe. Ja, du solltest ihn aber in Ruhe lassen, wenn er eine neue Freundin hat, dann ist die Sache ja nun vorbei. Ja, richtig. Also das ist natürlich misslich, dass du nicht mal weißt, wer der Vater deines Kindes ist. Aber jetzt mal ein bisschen in die Zukunft geschaut. Wie stellst du dir das vor? Willst du das Kind haben? Ja, ich möchte das schon gerne haben, weil ich kann das Kind nicht abtreiben. Mhm. Weil ich ja schon weiß, dass da irgendwie so ein Lebewesen für mich drin ist. Ja, wie soll denn das gehen? Wird dann, wenn das Kind da ist, ein Vaterschaftstest gemacht? Ja, also das möchte ich auf jeden Fall normalerweise, was mir schon sehr wichtig ist, das Kind schon alleine ist. Sind die beiden Männer denn damit einverstanden, dass dann so ein Test gemacht wird? Oder also, wurde gar noch nicht so weit gesprochen? Doch, mein Nachbar hat gesagt, wenn das soweit ist, müssen wir halt einen Partnerschaftstest machen, dann werden wir schon sehen, wer der Vater ist. Ich kann mir halt nicht so viele Gedanken machen, aber. Dann muss ich mal fragen, du bist 26 Jahre alt, der Nachbar ist 23 Jahre alt und dein anderer Freund ist wahrscheinlich wie alt? 28. Ach, also ein bisschen älter als du. Aber besonders was den Nachbarn anbelangt, da warst du, den kanntest du ja nicht und gar nichts. Warum bist du schwanger geworden, vielleicht von ihm? Habt ihr nicht verhütet? Offensichtlich nicht. Nein. Warum nicht? Haben wir nicht? Ja, ich glaube, das war einfach die Dummheit. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, Alkohol hat schon mal so besoffen waren, weil das ist keine Entschuldigung. Finde ich auch. Wart ihr denn sehr dicht? Ja. Ja. Dennoch ist das keine Entschuldigung. Ich finde, so geil kann man gar nicht sein, dass man das vergessen darf. Ja, das stimmt. Es geht ja auch nicht nur darum, dass du nicht schwanger werden solltest, sondern es geht ja auch um viele andere Dinge, dass du dir keine Krankheiten holen sollst. Und den Typ, den kennst du ja gar nicht, den Nachbarn. Ja, das stimmt allerdings. Aber so weit habe ich, glaube ich, nicht wirklich nachgedacht. Ja, nun ist es ja auch passiert. Ja, Svenja, jetzt musst du da durch. Du willst dich entscheiden für das Kind. Ja. Ne, hast du gesagt. Und dann werden die Dinge ihren Weg gehen. Dann wird ein Test gemacht und dann weißt du, wer es ist. Mhm. Hoffentlich ist es dir eine Lehre. Ja, also mir ist das eine ganz große Lehre. Mann, was machst denn du so beruflich? Ich arbeite in der Wäscherei. Ja. Hast du einen Job im Moment? Ja. Und wenn das Kind auf die Welt kommt, das kriegst du auch irgendwie geregelt? Ja, das kriege ich geregelt. Das ist alles schon überlegt? Ja. Ja. Gut. Dann gibt es gar nicht mehr viel zu reden. Ja, danke schön. Ne? Dann wünsche ich dir alles Gute. Und wer wäre dir denn der liebste Vater von den beiden? Mein Ex-Freund. Aber nicht, ich hoffe nicht deshalb, weil du hoffst, dass du ihn dann wiederkriegst. Nein, deswegen nicht. Nur das Problem ist, er hat uns ein Jahr zusammen ein Kind gewünscht. Und deswegen will ich mich schon fragen, wer der Vater ist. Ja. Vielleicht doch noch ein Wort dazu, dass du nicht loslassen kannst von ihm. Ich kann auch nicht loslassen. Ich bin ziemlich abhängig. Wer hat sich denn von wem da getrennt? Ja, eigentlich ich mehr, weil das irgendwie zu viel geworden ist für mich. Du hast dich von ihm getrennt, obwohl du so sehr in ihn verliebt bist. Warum hast du dich getrennt? Ja, weil wir hatten jeden Tag Stress gehabt. Hm. Weswegen? Weil ich glaube, das liegt am meisten an mir, weil ich halt eine Krankheit habe. Welche Krankheit hast du? Ich habe eine Borderline-Störung. Ah ja, also eine seelische Erkrankung. Ja, ja. Ich glaube, deswegen kam man teilweise auch nicht mit mir klar. Ja. Und deswegen hatten wir uns natürlich angeschreckt, weil ich auch, irgendwo wollte ich eine Nähe haben, aber manchmal hat mein Kopf gesagt, ich muss ihn abstoßen. Und dann, verstehe. Ja. Ist ja auch schwierig für einen Partner mit einem Menschen, der borderline erkrankt ist, und diese Erkrankung kann man ja gar nicht so in drei Sätzen erklären, nee, zusammen zu sein. Bist du denn in einer psychologischen Betreuung, Behandlung, Therapie? Ja. Ah ja. Also das wird jetzt langsam alles zu Schritt gemacht. Ja. Weil ich soll halt noch ein bisschen besser drauf werden, auch das Kind schon alleine. Mhm. Und dein Ex hat jetzt schon eine Freundin wieder? Ja, seit 2 Wochen. Und ist froh und glücklich? Also, wie er sagt, ja. Ja. Habt ihr denn noch so ein bisschen Kontakt miteinander? Also das letzte Mal war er gestern bei mir. Ja. Ja, und seitdem meldet er sich nicht mehr. Bitte? Seitdem meldet er sich nicht mehr. Ja. Ja, dann lass du jetzt auch mal die Finger von ihm. Für den Fall, dass er vielleicht doch der Vater des Kindes ist, macht er mal jetzt nicht zu sehr schlechte Stimmung. Ihr müsst euch dann noch genug zusammenraufen, wenn das Kind von ihm sein sollte. Ja. Ne? Das muss jetzt akzeptieren, dass er weg ist und dass er eine neue Freundin hat. So ist es nun mal. Ja, das stimmt eigentlich. Mhm. Liebe Svenja, ich wünsche alles Gute. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So ihr Lieben, wir machen ein paar Sekunden Pause und dann kommt das WDR-Fernsehen zu uns. Meine Lieben, jetzt kann es hier richtig losgehen. Ich begrüße ganz herzlich auch die Zuschauer vom WDR Fernsehen. Bisschen verspätet, wusste ich gestern nicht, tut mir leid, habe ich euch nicht gesagt. Aber nun sind wir alle zusammen. Schön, dass ihr auch da seid. Wie immer freitags eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. heute ist auch der kleine Hirsch hier. Haben ja einige ihn gestern vermisst. Der muss hier so stehen, damit ihr den auch gut sehen könnt. Ein kleiner Talisman für die Sendung. So, jetzt geht's los mit Katrin, die ist 32. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Katrin. Um was geht's bei dir? Ich wollte eigentlich nur mal erzählen, dass ich endlich mal mir meinen Traum erfüllt habe. Oh, das klingt gut. Ja, ich habe da schon lange überlegt und gehe seit 4 Wochen in den Swingerclub. Ach guck, die Katrin. Ja. Unsere Katrin geht in den Swingerclub. Ja. Seit ein paar Wochen erst. Ja, genau. Alleine? Ja. Ach, alleine? Ja. Traust du dich? Hast du dich getraut? War schwierig doch. Aber ich hatte vorher schon Kontakt mit denen. Also ich gehe erstmal davon aus, dass du eine Single-Frau bist. Ja, ja. Sonst hätten wir ja ein kleines Problem, wenn du jetzt auch noch dick verheiratet gewesen wärst. Nee, ich bin geschieden. Geschieden. Ja. So. Und wie kam denn, erzähl mal so ein bisschen, wie kam denn die Idee zustande? Also den Gedanken habe ich schon länger gehabt. Mhm. Und dann hatte ich in so einem Freizeitbad ganz in der Nähe eine ganz ungewöhnliche Erfahrung. In einem normalen Bad? Ja, in einem Freizeitfamilienbad im Saunabereich. Eine Schweinerei. Ja. Mit einem neben mir unbekannten Mann. Nein. Ja. Und da waren andere Leute auch mit in der Sauna? Ja, in diesem Whirlpool war das dann. Im Whirlpool? Ja. Was wie es geplubbert hat. Das war ein wildfremder Kerl. Ja. Und der ist dann, ja, erzähl, was hat er gemacht? Ja gut, also beim ersten Mal hat er nur die Beine berührt. Ja. Und dann habe ich noch gedacht, gut, Zufall. Kann passieren. Ja. Im Whirlpool? Beim zweiten Mal habe ich dann den Schenkel an meinem, habe ich mir auch nichts gedacht. Und beim dritten Mal war dann die Hand zwischen meinen Beinen. Mann. Und das war dann erstmal so ein Schock. Du hattest aber eine Badehose an oder ein nein, Bikini. Nein, das war ja im Saunabereich. Ach, das war im Saunabereich, stimmt, ja. Hast du gerade gesagt, ja. Und dann wusste ich nicht, haue ich ihm jetzt eine Runde, aber ich fand es eigentlich auch sehr erotisch, prickelnd. Ja, so, jetzt stelle ich mir das gerade vor, die Hand ist da, wo du es gerade beschrieben hast. Ja. Du hast dich innerlich entschieden, du hast innere Kämpfe ausgefochten, soll ich ihm eine knallen oder finde ich es erotisch? Du fandst es erotisch und dann, wie ging es weiter? Gut, ich muss sagen, ich bin dann geflüchtet. Ja. weil gehen lassen konnte ich mich ja dann auch nicht. Ja, da waren doch bestimmt irgendwo, liefen doch auch noch andere Leute rum. Ja, ne? Ja, es war voll, es war ja Wochenende. Ja, ja. Sonntags. Gar Kinder? Nee, im Saunabereich nicht. Okay. Und und das hat mich dann auch noch länger beschäftigt. Dieser Mann ist mir nicht hinterhergekommen. Ja, doch, aber ich habe mich dann versteckt. Gefiel dir der Typ denn? Nein. Nein? Nein, gar nicht. Aber gegen die Hand hat es nichts einzuwenden. Genau, ja. Mhm. Ja, und dann hat mich das schon eine Zeit beschäftigt und dann mit dem Thema Swingerclub hatte ich mich auch schon mal auseinandergesetzt. Mhm. Ja, und mit was habe ich dann mal gegoogelt und geguckt. Ja. Und bin dann auf den einen gestoßen. Ja. Und habe dann dort auch mal in das Forum geschrieben und es hat sich auch jemand bei mir gemeldet und hat gemeint, komm einfach vorbei, guck es dir mal an. Ja. Ich auch hin und es war auch nicht viel los und es war eigentlich gleich familiär. Ja. Wie geht denn das? Man muss, ich war noch nie in so einem Ding. Man muss am Anfang, glaube ich, eine gute Summe Eintritt zahlen oder Frauen sind umsonst. Frauen kosten dann doch ganze 5 Euro. Mann, habt ihr es gut. Ja. Ihr werdet überall bevorzugt. Unser eins muss da wahrscheinlich 50 Euro blechen. Nee, 130. 130 Euro? Um dein Brötchen mit Wurst zu essen? Nee, da ist kalt und warmes Buffet. Na gut, aber ihr nur 5 Euro. Ja. So, da legst du 5 Euro hin, zieht man sich da gleich ganz nackig aus? Nee, also da ist dann mit Wäsche, mit Unterwäsche. Also mit Slips läuft man da oben? Genau. Ja. Dessous, Bikini, also alles vorhanden. Schlendert herum, sitzt an der Bar, genau. Plaudert mit dem einen, mit dem anderen. Genau. Aber dann geht's doch irgendwann auch zur Sache, oder? Ja, es war dann auch am ersten Abend, der hat mich dann rumgeführt in die Räumlichkeiten und da war dann auch schon gut was los. Mhm. Und da habe ich dann schon dieses Kribbeln gemerkt, obwohl ich mir dann gesagt habe, nee, also beim ersten Mal einfach nur mal gucken. Ja. Ja, aber da hatte ich dann auch gleich Erfahrung mit einem Pärchen gemacht. Ach so, flotter Dreier. Ja, ich hatte noch nie mit Frauen Erfahrung gemacht. Und wie war es mit einer Frau? Also es ist interessant, aber es ist jetzt nicht so unbedingt. Du musst es nicht haben? Nee. Also man kann es mit einbauen, irgendwie ein bisschen im Sex, aber so pur Frau wäre nichts für dich. Nee, weil ich habe bisher wirklich nur schlechte Erfahrungen, dass dann Eifersucht im Spiel ist und... Ja. Und dieser Dreier, war das dann in Anwesenheit von noch mehr Leuten oder habt ihr euch dann in einen extra Raum zurückgezogen? Das war ein extra Raum. Ja. Also das hätte ich, glaube ich, noch nicht gleich gekonnt dann. Vor anderen Leuten? Ja. Die kanntest du natürlich auch nicht, dieses Nein. Pärchen. Nein. Aber das war ein Pärchen, die waren zusammen. Genau, ja. Und wie war das? Also es war wahnsinnig, es war richtig toll. Ich denke mal, das war schön, so einen Einstieg zu haben. Weil ich denke mal, vielleicht mit einer schlechten Erfahrung wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr hingegangen. Mhm. Aber es war super toll. Also, wie viele Stunden warst du da beim ersten Mal? 3,5 ungefähr. Geht ja noch. Ja. So, aber seitdem warst du nun schon einige Male mehr da. Ja, ich war dann gleich donnerstags wieder da. Das erste Mal war an welchem Tag? Mittwoch. Mittwoch. Ja, ja, da hat es dir gefallen, das ist mir klar. Ja, es war halt günstig, weil meine Kinder auch bei ihrem Papa waren. Da waren Ferien. Wie viele Kinder hast du? 2. Wie alt sind die? 4 und 10. Ja, okay. Und dann war ich freitags gleich wieder dort und dann hatte ich bisher auch das tollste Erlebnis. Nämlich? Da waren dann gleich 8 dabei, 8 Männer. 8 Männer? Ja. Und du alleine? Ja. Ah, also dahin geht deine Richtung, der Fantasie. Ja. Gangbang. Ja. Du willst von mehreren Männern genommen werden. Genau. Ja. Mit verbundenen Augen oder offenen Auges? Nee, ist ein Darkroom, also da hatten wir auch nichts gesehen. Ach, das ist ein Darkroom. Ja. Das ist ja krass. Aber du wusstest, dass da 8 Kerle drin sind. Nee, mir hat es dann jemand erzählt. Die hast du gar nicht vorher die angucken können? Nein. Nee. Nein. Und das ist ja dann auch wurscht. Das war einfach wirklich nur pure Lust. Wie kannst du kontrollieren, dass die Typen alle Gummis haben? Gut, ich habe ja die Kiste neben mir gehabt. Die Gummikiste? Ja. Und das wurde dann so im Dunkeln so gefummelt? Ja, also da habe ich schon drauf geachtet. Ja, aber die Jungs müssen doch auch drauf achten, von sich aus eigentlich. Ja, schon. Ich denke auch. Also ich habe da jetzt auch kein Gefühl, dass es irgendwie dort unter den Tisch fällt. Also ja, würde ich mich aber nicht verlassen an der Stelle. Nee, aber jetzt generell bei jedem hatte ich jetzt noch nie, dass ich jemandem sagen musste, schütz dich bitte oder mich. Ja, also war das denn schon immer so eine große geheime Fantasie von dir, dass du von ganz vielen Männern gleichzeitig? Ja. Was heißt gleichzeitig? Kamen die denn hintereinander dran oder haben die sich um dich herum wie so eine Traube geschart und haben Sauereien mit dir gemacht? Also die waren um mich herum. Ja. Einige. Also ich kann es halt immer nur, ich weiß es nicht. Ich habe halt dann nur zwischendrin gespürt, wenn einer gekommen ist, dann ist mal wieder einer raus, dann kam wieder welche rein. Ja. Ja, und von 2 habe ich dann auch 6 bekommen, immer währenddessen. Gibt es da so ein Reglement, dass da nicht zum Beispiel in diesem Darkroom auch, da hätte doch auch eine Frau noch reingehen können? Das ist alles erlaubt. Es hätte also sein können, dass da eine Frau auch noch, vielleicht war da ja eine Frau zwischen, die dich auch ein bisschen angepackt hat und du weißt es gar nicht. Genau. Aber auf jeden Fall waren da auch viele Männer. Ja. So, jetzt hast du da aber Lunte gerochen, ne? Ja. Ja. Das heißt, du wirst jetzt Dauergast im Swingerclub sein? Ja. Also solange das Spaß macht und dann werde ich das auch. Und das war ein Lebenstraum von dir? Ja, also das ist meine Fantasie und das ist schöner wie in meiner Fantasie. Heißt das, dass du vorher so mit deinen Partnern eigentlich deine Sexualität nicht so hast ausleben können, wie du das gerne möchtest? Nein, mit Partner würde ich es auch nicht machen. Ach so. Hört sich jetzt blöd an, gell? Nee, das kann ich mir schon vorstellen. Das sind 2 ganz verschiedene Welten dann. Ja. Ja. Aber was ich gerade meinte, ist, dass du der Vater deiner Kinder, wie lange warst du mit dem zusammen? Also zusammen waren wir 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Wie war die Sexualität denn mit diesem Mann? Also am Anfang war sie super toll. Ja. Und nach der Geburt unseres ersten Kindes war es dann, ging es stetig bergab. Ja. Von mir aus. Ach so. Keine Lust mehr? Nee. Hm. Wie lange warst du eigentlich von deinem letzten, ich nehme an, das war dieser Mann, getrennt, bis du dann in den Swingerclub gegangen bist? Also gut, getrennt bin ich jetzt 4 Jahre. Ach so, gut, da ist ja eine lange Zeit dazwischen. Mhm. Mensch, Katrin, gibt es noch eine Steigerung, was du da gerne erleben möchtest? Ich meine, das war ja schon eine gute Geschichte mit den vielen Männern im Darkroom. Also gut, die eigentliche Gangbang möchte ich noch mitmachen. Was ist eigentlicher Gangbang? Ja, wo dann wirklich Männer ausgesucht werden zwischen 60 und 70 und wo es dann losgeht. Zwischen 60 und 70? Männer. Also nicht zwischen 60 und 70 Jahre? Nein, Männer. Also die werden dann auch richtig ausgesucht. Moment mal, da sollen 60 bis 70 Männer stehen? Ja, und halt, also da wird dann wirklich mit Anmeldung, da sind dann mehrere Frauen, das sind dann 10, 11 Frauen und dann 60 bis 70 Männer und... Das ist ja unfassbar. Ja, ich glaube, dass der eine oder andere Zuschauer oder Zuhörer gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich Zuhörerin in erster Linie. Und man denkt, mein Gott, was ist mit der Katrin los? Aber das ist deine Sexualität und deine Fantasie. Ja, ich habe mich immer geschämt. Ja, nee, muss man sich nicht schämen. Aber ich bereue es nicht. Ja, ja. Wenn du das verantwortungsvoll machst und wenn du dich schützt, wenn es ein Teil deiner Fantasie und deiner Sexualität ist und es läuft da alles in einem geordneten Rahmen ab, es findet keine Gewalt statt, es findet nicht statt, was du nicht möchtest, dann finde ich das auch durchaus in Ordnung. Wenn es auch wirklich eine sehr heftige Sexualität ist. Ja. Wenn da 60, 70 Männer, das muss ich mir vorstellen, das ist ja ein Riesen... Ja gut, das ist dann kein Sex. Also das ist dann praktisch, sie holen sich dann eine Runde. Also ach so. Man wird dann nur vollgespritzt. Ach du, ach so. Wenn ich das jetzt so sagen darf. Ja, nur ist es gesagt, nur können wir es nicht mehr rausschneiden. Also, ach so, du möchtest dann nicht von denen penetriert werden? Nein. Ach so. Das ist dann... Ach so. Auch nicht von einem? Ja, ich denke, es wird schon kommen, aber es ist jetzt nicht, dass dann jeder da... zur Sache geht. Ne? Also es ist wirklich nur, dass mehr Frauen dann praktisch da sind und Wie Frauen könnten maximal da sein? Drei? Also wie ich mitgekriegt habe, sind es 11 Frauen. 11 Frauen und 70 Männer? Ja. Boah, das ist ja krass. Danach muss man aber erstmal eine Duschorgie machen. Ja, das ist sowieso immer dann. Das gehört dazu dann. Ja. Ja. Also, wie gesagt, es ist dein Ding, es ist dein Wunsch. Ich finde es okay, wenn du das so wünschst, da muss man sich nicht schämen. Aber pass bloß auf, dass du dir nichts holst. Nee, das, Da passt wirklich auf. Also Küssen oder so gibt es da auch nicht. Ja, aber irgendwelche anderen. Ja, nee, klar. Ja. Aber selbst Küssen mag ich da nicht. Katrin, das war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Okay. Das war dein Lebenstraum. Ja. Den du dir erfüllt hast. Dann hab viel Spaß dabei. Dankeschön. Und wahrscheinlich irgendwann wirst du auch wieder einen Partner haben, dann ist die Sache vorbei. Ne? Ja. Dann gehst du da nicht mehr hin. Hört sich auch blöd an, aber da bin ich dann auch wirklich treu. Ja, ich bin treu. Dann hast du dich da ausgetobt im Swingerclub und kannst dich wieder ganz der Liebe widmen. Genau. Liebe Katrin, alles Liebe wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Grüße an alle. Sehr gerne. Tschüss. Super, super. Tschüss. Tschüss. Mann, da haben wir mal einen heftigen Einstieg heute gehabt. Jetzt kommt jemand mit einem sehr schönen Namen, den ich so gar nicht kenne. Eine Dame, 75 Jahre alt, mit dem schönen Namen Wilfriede, stimmt das? Ja, stimmt. Das ist aber ein ungewöhnlicher Name. Ja. Also Elfriede, klar, ne? Aber Wilfriede, ein schöner alter Name. Ja, das stimmt, ja. Wilfriede, warum rufst du an? Ja, ich höre deine Sendung schon sehr lange und viele Schicksale, wo die Menschen alleine sind plötzlich, ob das der Mann oder die Frau ist. Und die kommen dann auch nicht mehr zurecht, sie wollen sich dann ein Haustier nehmen und so. Und mir ging es so ähnlich. Meine Kinder sind aus dem Haus und mein Mann ist voriges Jahr gestorben im Oktober. Und ich bin behindert und habe gedacht, ein Haus hier kann ich mir nicht zulegen. Ich komme damit nicht klar. Was für eine Behinderung hast du? Und dann habe ich mir einen Papagei gekauft. Ich bin durch ein Geschäft gegangen. Auf einmal rief einer hinter mir her, hallo? Und da war das mein Papagei. Den habe ich mitgenommen. Ich muss allerdings sagen, made in China ist also kein echter. Ist ein Papagei, der sieht aber genau aus wie ein echter Papagei. Ach so, das ist kein Tier. Ist kein Tier, ne? Der macht mir also keinen Dreck. Und ich habe zwar so einen Keks da liegen, wenn er mal Hunger hat und so. Und mit dem beschäftige ich mich. Und da habe ich gedacht, das wäre so eine Lösung auch für alte Menschen. Also ist kein Kinderspielzeug, ne? Ja. Meine Enkel haben schon mal einen Putzenwagen gelegt und so, aber... Wie groß ist der, so wie ein normaler Papagei? Der sieht aus wie ein echter Papagei. Ich habe ihn da im Geschäft in den Einkaufswagen gesetzt und hat in einer Tour mit mir geredet und die Leute, die waren ganz überrascht. Und der Taxifahrer hat gesagt, ich darf keine Tiere befördern, aber er sitzt jetzt hier vor mir, ne? Ja. Und jetzt wollte ich mal dir ungefähr sagen, was er alles machen kann. So, kannst hörst du mich, ja? Du kannst es uns doch mal vorführen. Ja, will ich ja. Schade, dass du nicht sehen kannst. Ja, sehr schade, sehr schade. Sag doch, die Farbe er grün. Ich bin auch dabei, ist aber ich streichle jetzt mal über den Kopf. Ja, was soll schon los sein? Wir wollen mal zusammen erzählen. Hast du mich noch lieb? Ja, hat mich nicht lieb. Oh, kann ich sehen? Ja, manchmal kann ich auch nicht sehen. Gib mir mal ein Küsschen. Ja, ist ein lieber Kerl, gell? Und manchmal lacht er sich auch kaputt, gell? Aber, Moment, jetzt muss ich mir mal fragen. Ist das einfach wie so eine Puppe? Die, ja, Ja, bitte. Okay, ist das einfach so eine Stimme, die da irgendwie drin ist? Aber der kann nicht wirklich auf dich reagieren. Das ist kein kleiner Roboter. Ja, doch, der reagiert auf mich, wenn ich ihm was sage. Ne? Zum Beispiel, wenn ich ihm sage, hast du Hunger? Hast du Hunger? Hab Hunger! Moment. Ach, das ist ja verrückt. Dann bekommst du jetzt einen Keks von mir. Hey. Moment mal, stopp. Stopp, das muss ich jetzt, mit dir bestellen. Oh, und der schmilzt, aber der geht. Oh. Hör mal, wenn du sagst, wenn du zu, hörst du mich, Wilfriede? Der Mojannis hatte sich verschluckt. Ach Gott, der Arme. Ja, hörst du? Nee, Moment, jetzt mal Klartext. Du fragst, hast du Hunger? Ja, und dann machst du den Schnabel auf. Moment. Und dann sagt, dann sagt der, ich habe Hunger? Ja. Wie versteht der dich denn? Ja, das weiß ich ja eben nicht, ne? Da ist eine Batterie drin. Aber guck mal jetzt ist der Schluck auch vorbei, gell? Ja. Ja, das ist ja kurios. Es ist ein kleiner Roboter. Es ist nicht einfach nur... Ja, was will ich? Ich will, dass du jetzt mal mit dem Domian redest. Ich sag dir mal, wie er heißt. Sprich mir nach! Ja. Sag mal, Domian. Sag mal, Domian. Nee, das gibt's ja nicht. Ja. Domian. Nee, Domian. Nee, der sagt dann das, was... Ja, hörst du dann? Der sagt das, was du vorher gesagt hast. Ja, damit... Ja. Ah, jetzt hallo, verstehe ich. Hallo. Na, das ist ja mein Spielzeug. Ja. Hallo. Ja, also das Schöne ist ja, dass ich mit ihm reden kann, ne? Und wenn ich rausgehe oder... Ja, jetzt kann ich dich nicht verstehen. Ja. Ja, also, ja. Also ich vermute, das wird so funktionieren, dass der irgendwie deine Stimme aufnimmt und das dann wiedergibt oder irgendwie so ähnlich. Ja, wenn ich jetzt... Gut, da habe ich ihm vorgesagt, soll Domian sagen und dann wiederholt er das. Genau. Ja. Aber alles andere, wenn ich Licht anmache, durch das Licht fängt er an zu reden, ne? Also das muss schon so ein kleine Computerprozessoren müssen da schon drin sein. Ja, also ich muss die Batterie, der kriegt Batterien und zwar einmal im Monat 4 Stück. Ja. Ach, manchmal ist auch ganz unanständig, ne? Oh. Ach du Ferkel, hast du gehört? Nee. Hast du nicht gehört? Nee, hab ich nicht gehört. Moment nochmal. Ach, jetzt hatte ich schon wieder Hunger. Nee, jetzt hörst du nichts mehr. Wilfriede, du hast vorhin gesagt, dass du eine Behinderung hast. Ja. Was ist das für eine Behinderung? Ich hatte vor 12 Jahren einen Autounfall und da wurde ziemlich viel an mir rumgeoperiert und so. Naja, ich bin 75, habe in den Augen Probleme und die üblichen Sachen, aber sei still jetzt, darfst du mal reden, jetzt rede ich. Aber so laufen kannst du schon? Ja, ich laufe, aber mit dem Stock, ne? Jetzt frage ich dich, das ist ja witzig, diese kleine Maschine da kann man ja Spaß dran haben, aber ist das nicht ein bisschen traurig, mit so einer Maschine zu sprechen? Wäre es nicht schöner, wenn es ein echter Papagei wäre? Ja, nur dann mit dem Saubermachen und füttern. Ich muss ja auch dann einkaufen für ihn Futter. Und meine Kinder, die kommen mich zwar ab und zu mal besuchen, aber ich habe 7 Enkelkinder. Ja. Die haben auch genug zu tun. Verstehe. Ne? Und der macht keinen Dreck hier? Ja, ich denke an dich. Der braucht nur ab und zu mal eine Batterie und dann ist gut. Ja. Und wenn ich mir die Augen zuhalte, sagt er, ich kann nichts mehr sehen. Oder. Und nachts gibt er Ruhe? Ja, nicht immer. Aber manchmal höre ich den hier im Nebenzimmer reden. Aber glaubst du denn jetzt ganz im Ernst, der versteht dich wirklich? Oder? Ach Quatsch, weiß ich ja. Manchmal drehe ich ihn rum und sage, jetzt guck mal im Fernsehen. Ja. Jetzt sehe ich dich auch gerade im Fernsehen. Ja, ja. Da siehst du, guck mal, das ist ja dumm. Ja, jetzt drehe ich ihn mal rum, guck mal, das siehst du, ne? Eine Tochter, die habe ich, die sagt so ein Quatsch. Ach Gott, ja. Wenn es dir das Leben ein bisschen erleichtert und du Spaß dran hast, ist es doch völlig in Ordnung. Was hat das Ding denn gekostet? 59 Euro. 59 Euro. Mhm. Aber ich habe den nicht mehr gesehen in den Geschäften. Ja. Aber mein Bruder sagt, in Holland hat er einen gesehen, aber der spricht sicher nur Holländisch. Ah, ja, wahrscheinlich dann, ja. Ist das denn eigentlich so, wird das verkauft als Kinderspielzeug? Als Kinderspielzeug, in der Kinderabteilung, ja. Na, ich sehe schon morgen, was hier in Köln los sein wird, in der Kinderabteilung. Ja, ich glaube, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe den ja schon ein Jahr, ne? Ah, ja. Und manche Leute können damit nicht umgehen, ne? Und Kinder mal erst recht nicht, ne? Ja. Aber welch Erwachsene kauft sich dann schon sowas, ne? Also dir macht Spaß und dir ist es ein... Ja, ja. Und ich bekomme Besuch, die den Papagei sehen wollen und dann... Hat der denn auch einen Namen? Ja, Papagei. Also Papagei, finde ich okay. Hund soll Hund heißen und Papagei, Papagei. Domian, soll ich dir mal einen Film schicken? Da würde ich mal versuchen, den zu filmen. Das mach gerne. Dann gucke ich mir das mal an. Dann kann ich mir das noch besser vorstellen. Sehr gerne. Ja. Mach das mal. Mach ich. So, okay. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit dem Papagei. Ja, danke. Und interessant, dass du uns das erzählt hast. Ja, schön. Wilfriede, mach's gut, tschüss. Ja, danke. Ciao. Tschüss, Domian. Ich sag euch, das wird nicht lange dauern. Das ist jetzt so ein Anfang, so eine Maschine. Es wird nicht mehr lange dauern, dann haben wir Maschinen, die sehen dann aus wie Tiere oder was auch immer, mit denen man wirklich richtig reden kann. Also diese Computerentwicklung wird nicht mehr lange dauern und dann hat man wirklich das Gefühl, dass da ein Mensch ist, mit dem man sich austauschen kann. Das wird die nächste große Revolution sein und der nächste große Verkaufsschlager. So, 0800 220 5050 und hier ist Nicole und die ist 35. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Nicole, um was geht's denn? Ja, es geht um meinen Vater. Der ist, der hat Krebs, Lungenkrebs. Mhm. Und mein Verhältnis war immer so, wir waren damals 6 Kinder und das ging hin und her und her und hin. Und irgendwie war meine Mutter an erster Stelle, die ich dann auch sehr früh verloren habe. Mhm. Ja, irgendwann kam mein Vater dann im Leben und ich bin kein Mensch der großen Gefühle. Hm. Und bist du von euren 6 Kindern so die mittlere? Die kleinste. Die kleinste, ah ja. Ja, man wird mir immer gesagt, du bist euer Lieblingskind und... Hm. Da ist der Papa auch schon in einem etwas gehobeneren Alter. Wer, mein Vater? Wie alt ist der Vater? 69. 69, ja, das ist ja noch nicht sehr alt. Das ist kein Alter. Nein. Und auf jeden Fall war das dann so, kein gutes Verhältnis, nie immer gehabt. Und weil ich stand immer zur Mutter, Mutter ist früh gestorben und ich habe mein Leben alleine gemacht. Ja, ja. Tja. Jetzt ist der Vater. Jetzt ist der Vater schwer krank. Ja. Wie schwer ist die Erkrankung schon fortgeschritten? Wie weit ist die Erkrankung schon fortgeschritten? Sehr weit. Ja, liegt er im Krankenhaus. Und ich habe nie, ich habe gesagt, dass ich ihn lieb habe, aber heute erst einmal. Hast du ihm gesagt, dass du ihn lieb hast? Ja. Du hast es noch nie gesagt? Nein, nicht wirklich. Hast du das heute aus tiefer Überzeugung gesagt oder um ihm Gutes zu tun? Ja, weil ich wollte ihn schon seit 2 Wochen anrufen, ich habe es nie geschafft. Ich habe immer eine Ausrede gesucht und... Warst du dann, als du das gesagt hast, alleine mit ihm im Zimmer? Ja. Wie hat er also nicht im Zimmer, also der ist in Berlin. Ja. Ich bin im Ruhrgebiet und ich habe einfach angerufen. Ach so, du hast nur angerufen. Ja, weil er liegt im Krankenhaus und der hat ein, wie hat er denn, ein Handy auf dem Zimmer. Okay, wie hat er denn dann auf diese Liebeserklärung, die für ihn ja auch sehr ungewöhnlich war wahrscheinlich. Genau, ja, muss ich sagen, weil der kommt vom Bau, der ist ein harter Mann. Der kannte das nicht, dass man ihm so rüberkam. Und was hat er denn geantwortet darauf? Als ich ihm gesagt habe, Papa, ich habe dich lieb und ich danke dir für alles, was du mir getan hast, hat er gesagt, ich freue mich. Hm. Das finde ich sehr toll, dass du das gesagt hast. Ja. Sehr toll. Er liegt in Berlin im Krankenhaus. Ja. Und du lebst im Ruhrgebiet. Ja. Wie ernst ist es? Ist es so ernst, dass er bald sterben wird? Weil die, ich muss sagen, im Hirn, der Tumor ist jetzt schon im Hirn, im Gehirn und... Hast du denn überlegt, dann auch bald dorthin zu fahren und ihn persönlich zu besuchen? Also meine Schwester war da, meine älteste Schwester war da und er hat der hat zu meiner älteren Schwester gesagt, ich glaube, du bist mein einziges Kind, was mich noch lebend gesehen hat. Jetzt wollte meine Schwester hinfahren, meine andere Schwester. Und er meinte dann, ich bin kein Vorführprojekt. Aber ich glaube, das kommt daher, weil der war immer aus dem Bau und ich bin der Harte. Und ich habe das Gefühl, er möchte nicht, dass man sieht, dass er leidet. Wie viele Kinder wohnen denn in Berlin Oder Umgebung? Keiner. Alle hier bei uns. Und er hat so keinen, der ihn da besucht im Krankenhaus in Berlin? Nein, außer seine Frau, was seine Stiefmutter ist. Mhm. Und vielleicht ein paar kleine Freunde, ich weiß nicht. Ja. Ich weiß gar nicht. Hast du per Telefon oder jemand anderes von deinen Geschwistern denn mal mit einem Arzt telefoniert? Nein. Also, meine Schwester, die war jetzt 5 Tage da gewesen. Und in den 3 Tagen hätte er sehr abgebaut. Ach so, die Schwester war da und dann hat sie wie schon... Wie gesagt, er ist der harte Mann. Er muss sagen, ich bin hart, ich bin cool. Verstehe. Und wenn ihn einer leiden sieht, vielleicht möchte er es nicht. Okay. Er hat mir heute auch gesagt, dass er keine Schmerzen hat zu mir. Also die Schwester war da. Ja. Das heißt, die Schwester hat dann auch mit Ärzten gesprochen. Glaube ich nicht, nein. Nein? Nein. Warum nicht? Nein, weiß ich nicht. Ja, das macht man doch. Gesagt, ja... Verstehst du das? Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe gar nichts mehr. Nicole, du hast ihn noch gar nicht besucht, solange er krank ist. Nein, er kam immer 2-mal im Jahr zu uns. Ja. Wie lange ist er denn schon krank? Seit Februar? Ja. Und er war immer ein großer, dicker, großer Bär und okay. Ich habe gehört, er ist eingefallen und seine Stimme klang heute nicht gut. Okay. Wie sieht es bei dir so finanziell aus? Ist es okay oder ist es... Natürlich, ich könnte jederzeit hinfahren, aber er meinte heute, so wie ich jetzt über meine Geschwister erfahren hatte, er hatte gesagt, er ist kein Furze. Okay, also, okay, das hast du jetzt gerade schon zweimal gesagt. Ja gut, aber er sagte auch zu meiner Schwester, ich glaube, du bist die Einzige, die mich noch lebend sieht. Guck mal, das sind doch so Widersprüche, ne? Nee, pass mal auf, will ich dir mal was sagen, Mensch. Mhm. Das ist Habe ich das Recht, dahin zu fahren? Ja. Habe ich das Recht, einfach zu ja, sagen? Ja, verdammt nochmal, ja. Ja. Ja? Ja. Ich finde, du hast auch so nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, dahin zu fahren. Ja, natürlich die Pflicht. Das ist dein Papa, der ist schwer krank. Ja, genau. Lass mich mal reden. Du hast ihm heute einen wunderschönen Satz gesagt. Ich hab dich lieb, ja. Ja, der ihn sicher sehr, sehr gerührt hat. Ja, glaube ich auch. Was meinst du, wie der alte Mann oder der kranke Mann sich freut, wenn du plötzlich in der Tür stehst? Meinst du? Ja, da bin ich aber ganz sicher. Ich hoffe. Setz dich morgen in den Zug oder ins Auto und fahr hin. Weil es waren 30 Jahre, die mir verloren gegangen sind durch irgendeine Scheiße, ne? Ja. Und ich war immer auch der harte Mensch, der gesagt hat, ach, damals war das noch zu weit weg und dann habe ich gesagt, ach ja, gut, der ist so krank. Aber, gestern war der erste Tag, wo ich gemeint habe und ich habe gesagt. Du möchtest gerne richtig Frieden schließen mit deinem Vater, ne? Ja. Nicole, fahr hin. Das ist ja auch jeden anderen, der so ein Problem hat, ehrlich. Bitte? Ich sag, das wünsche ich auch jeden, der so ein Problem hat. Einfach nur über seinen Schatten springen und sagen. Also, Nicole. Fahr so schnell und verlier keine Zeit. Fahr morgen hin. Meinst du? Ja, finde ich. Aber das sage ich dir mit voller Überzeugung. Guck mal, meine Schwester, die wollte morgen hin, ne? Und mein Vater, wie gesagt, er war am Motzen und Meckern, aber ja, ich glaube auch, dass er möchte. Ja. Ich will nicht. Mach es. Kann ich mal mit meiner Schwester fahren. Mach es, Nicole. Also, dann wünsche ich dir eine gute Fahrt nach Berlin. Ja. Und dass du noch mit deinem Vater gut wirst reden können. Ich bin sicher, du wirst ihm eine große Freude machen. Ja, glaube ich auch. Alles Liebe wünsche ich dir. Auch wenn er das nicht sagt? Auch wenn er es nicht sagt, genau. Alles Gute. Danke. Tschüss. Wir machen weiter mit Dirk und der ist 39. Guten Morgen, Dirk. Ja, hallo, Jürgen, grüß dich. Hallo, Dirk. Um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Ich bin verheiratet. Das ist ja schon mal eine sehr ungewöhnliche Sache, würde ich sagen. Das ist schon mal äußerst ungewöhnlich. Äußerst ungewöhnlich ist dann noch hinzu, dass ich mit einer Transsexuellen verheiratet bin. Oh ja, das ist schon ein bisschen pikanter. Ja, und dann... Seit wann? Wie viele Jahre schon? Nee, seit dieses Jahr im März. Ach so. Ja. Und hinzu kommt, dass ich mich selber eigentlich gar nicht als schwul bezeichnen würde. Weder also, schwul noch bisexuell, weil ich niemals in meinem Leben irgendwie Kontakt zu Männern hatte. Auch niemals Bedürfnis hatte, mit Männern irgendwie sexuellen Kontakt zu haben. Jetzt musst du uns erstmal aufklären. Du bist mit einer transsexuellen Person verheiratet. Genau. Welchen Körper hat diese transsexuelle Person? Sie hat einen weiblichen Körper, also wirklich einen perfekten weiblichen Körper, mit einem männlichen Geschlechtsmerkmal. Also einen Penis? Mit einem Penis, sie hat einen Penis? Genau. Brust hat sie? Eine sehr große, ja. Eine sehr große? Eine operierte Brust, ja. Ja. Aber und sag ich mal, es ist bis jetzt uns immer gelungen, unserem Bekannten, Freundes- und Verwandtenkreis gut zu täuschen. Also, ach so, die wissen das gar nicht. Nein, also meine Eltern wissen das, ja. Die wissen das. Die wissen das und ein befreundetes Pärchen von uns, die wissen das auch. Und wie lange kennst du sie schon? Ich habe sie, sag ich mal, 2007 im Januar übers Internet kennengelernt, ja. Über ein Portal, habe auch gezielt nach einer Transsexuellen in Asien gesucht. Was reizt dich denn so sehr an transsexuellen Menschen? Ja, ich habe vor 10 Jahren schon mal bei dir angerufen. Da habe ich so vor 12 Jahren, sage ich mal, zum ersten Mal so meine Vorliebe für Transsexuelle entdeckt. Mhm. Hatte dann, sag ich mal, zum ersten Mal so Kontakt zu Prostituierten. Ja. Und dennoch, ich habe nochmal die Frage nach, was reizt dich an Transsexuellen? Ja, erst war es einfach nur so dieses Ungewohnte, dieses der Penis und in Verbindung mit diesem perfekten weiblichen Körper. Da würde ich dann so spontan sagen, da ist so eine leichte Bi-Neigung schon bei dir. Ja, richtig, hatte ich ja so gedacht, genau. Ja, ich muss ehrlich sagen, um mich selber zu entdecken, um mich selber zu finden, was ich bin oder wer ich bin. Ich meine, du hast mir damals gesagt, ich muss es gar nicht wissen, was ich bin. Ich muss mich nicht in irgendeine Schublade stecken. Mhm. Ich soll mein Leben leben, wie ich es gerne hätte. Mhm. Und eigentlich bräuchte ich für mein Leben keine Schublade, wo ich mich selber reinstecken muss. Mhm. Heterosexuell, bisexuell, genau. Homosexuell. Genau. Das habe ich jetzt einfach gemacht. Ich habe auch, sag ich mal, seitdem ich meine Vorliebe für Transsexuell entdeckt habe, weiterhin Beziehungen zu normalen Frauen, biologischen Frauen geführt. Ja. Und wie gesagt, dann habe ich sie kennengelernt. Genau, und jetzt hast du sie geheiratet. Jetzt habe ich sie geheiratet. Ist denn geplant, dass es noch eine Operation gibt, dass eine Geschlechtsumwandlung, Angleichung noch stattfindet? Ich sag mal, wir haben erstmal hier noch einige andere Integrationsprobleme. Ja. sicherlich. Sie kommt jetzt aus welchem Land kommt sie aus? Aus Indonesien, mhm. Genau. Mhm. Und ja, sie stand einfach 2007 im September, also im Januar hatten wir uns kennengelernt und im September stand sie auf einmal quasi direkt vor meiner Tür. War es eine wirkliche Liebesheirat? Von meiner Seite aus ja. Höre ich daraus ein leichtes Bedenken, dass sie dich nur geheiratet hat, um vielleicht hier bleiben zu können? Ja, diese Zweifel habe ich, ja. Die Zweifel hast du? Die Zweifel habe ich. Die sind auch heute noch da? Die sind heute Abend leider extremer als in den letzten Wochen. Warum? Ja. Ist heute Abend irgendwas vorgefallen? Ja, sie ist zurzeit in Hamburg, ist also nicht bei mir zurzeit. Mhm. Sie macht nebenbei Make-up-Artist und Hair-Design für Models. Mhm. Sie ist auch da in Indonesien eine anerkannte Größe gewesen. Ich habe also auch, wie gesagt, Referenzen von ihr gesehen. Sie hat da Covergirls für einen Tatler und für Maxim geschminkt und sowas. Ja. Und arbeitet hier nebenbei halt auch in Deutschland halt in diesem Bereich. Und du hast Sorge, dass sie da auch nicht nur arbeitet gerade heute. Ja, richtig. Wie alt ist sie eigentlich? 29. Lass mich, bevor wir auf die Sorgen eingehen, nochmal zu der, ja, sag ich mal, zu dem Ehealltag ein paar Fragen stellen. Sie hat einen Penis und sie hat auch Hoden. Ja. Ja. Ja. Ist dieser Penis irrigiert, wenn ihr Sex miteinander habt? Ja, ja. Befasst du dich auch mit dem Penis oder ignorierst du ihn? Ich befriedige sie auch oral, ja. Du befriedigst sie auch oral? Ja. Hm. Ja, dann ist doch ganz klar, ne, dass du da in gewisser Weise auch schon einen Spaß dran hast. Also eine Kombination männlich-weiblich in einer Person. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, aber nur rein männlich. Ich habe, wie gesagt, in meiner Selbstfindungsphase, sage ich mal so, habe ich auch versucht, mich mal mit Männern zu treffen. Ich hatte mich auch schon getroffen, aber... Das ist es da nicht, reine Männer. Ich konnte aber da nichts irgendwie vollziehen, nicht... keinen Sex vollziehen. Ich habe gesagt, tut mir leid, sag ich, ich breche die Sache ab, das ist nicht mein Ding. Verstehe. Was haben denn eigentlich deine Eltern gesagt zu dieser doch eher ungewöhnlichen Verbindung? Sie stehen zu dem, was ich mache. Das ist kein Problem. Die haben da auch kein Problem mit. Ich habe mit denen offen und ehrlich gesprochen. Mhm. Als sie mich 2007 besucht hatte, wussten sie es noch nicht. Da sind sie auch davon ausgegangen, dass sie eine Frau ist. Mhm. Und jetzt im Dezember 2008, nach 14 Monaten nicht sehen, habe ich sie dann wieder eingeladen hier. Mhm. Und da vor der Einladung habe ich da mit denen mit offenen Karten gespielt und habe dann halt gesagt, dann halt das ist. Ne? Und waren die nicht geschockt im ersten Moment? Nee, ich sag mal, meine Eltern sind sehr, sehr, sehr... Hallo? Jetzt ist die Leitung weg. Jetzt ist noch eine Leitung weg. Oje, oje. Wir haben ja wieder was hier mit unserer Technik. Jetzt habe ich hier noch jemanden. Ich versuche das mal. Der bricht auch gerade weg. Ich frage meine Regie, was mache ich? Ich glaube, meine Regie kann im Moment nicht antworten, weil... Ich höre dich aber. Ach, bist du wieder. Ja, ich höre dich. Na, Schock. Der Monitor ging hier ganz aus und Aha. Okay, also die Eltern sind liberal, wirst du gerade sagen, und die Absolut. Haben sich da gar nicht jetzt groß aufgeregt. So, Nein. aber du hast ganz andere Sorgen. Du hast Sorgen, dass sie dich vielleicht nur ausgenutzt hat, um hier zu bleiben und dass es gar nicht die große Liebe ist. Richtig. Seit wann hegst du diesen Verdacht schon? Also im März geheiratet, ne, sagtest du gerade? Ja, im März geheiratet und sie ist halt öfters, wie gesagt, sag ich mal, außerhalb für mehrere Wochen. Er war jetzt auch vom August bis Ende Oktober war sie jetzt auch in Indonesien bei ihren Eltern, bei ihrer Familie wieder. Mhm. Musste halt auch einiges klären, weil sie ist ja einfach ursprünglich auf Besuch nur hier gewesen. Und dann, wie gesagt, zum Ende ihres Visums haben wir dann geheiratet. Und jetzt hat sie halt eine Aufenthaltsgenehmigung hier. Okay, also wie lange hast du den Verdacht? Ja, ich sag mal eigentlich kurz seitdem wir eigentlich verheiratet sind. Mensch, da muss ich ja sagen, dann bist du auch selbst schuld, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich meine, das musst du natürlich in solchen Konstellationen immer bedenken. Ja. Dass man da vielleicht auch ausgenutzt wird. Das muss nicht immer so sein, weiß Gott nicht. Ich muss ja auch dazu sagen, ich habe diese Befürchtung gehabt. Ich habe sie übers Internet kennengelernt. Ich habe gesagt, bevor wir hier irgendwie was starten, möchte ich dich erstmal besuchen in Indonesien, bevor ich dich irgendwo einlade, weil ich habe mich in verschiedenen anderen Foren über deutsch-asiatische Beziehungen so ein bisschen informiert und da hieß es, da gibt es Schlepperbanden, die versuchen gezielt halt sich an Westeuropäer, sprich auch Deutsche, dann ranzuhängen, dass sie eingeladen werden, dass sie dann anschließend hier in Prostitution verfallen und solche Sachen. Dann hat sie dich gut getäuscht. Ja, wahrscheinlich. Hat aber auch sehr, sehr viel Geduld, aber. So, und wie soll es jetzt weitergehen? Ja, ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich vom Herz, also es ist ja nicht nur, dass ich sie nur wegen ihrer Einmaligkeit liebe, also ihre Einmaligkeit äußerlich liebe. Mhm. Es ist wirklich das Herz, es ist wirklich ihre Art und Weise. Und ja, und aber die Frage ist nicht, ob du und warum du sie liebst, sondern die Frage ist, ob sie dich liebt. Das ist jetzt die Frage. Wie ist das eigentlich so juristisch? Wenn man, wie lange muss man eigentlich dann verheiratet bleiben, damit die Person, die geheiratet wurde, dann auch hier bleiben kann? Also sie kriegt jetzt ein Jahr immer eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 3 Jahren und nach 3 Jahren gibt es dann diese unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung und dann hat sie auch die Möglichkeiten, dann halt dementsprechend auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, wenn du dich jetzt von ihr trennen würdest, wenn du die Scheidung verlangen würdest, dann wäre es für sie schwierig. Dann wäre es schwierig, sicherlich. Ja. Aber das hat sie mir auch am Telefon auch schon gesagt. Wenn ich das will, dann geht sie dann wieder zurück nach Indonesien. Also sie hat nicht irgendwie jetzt mir die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, ich muss aber noch hier bleiben oder sowas. Das ist auf gar keinen Fall. Okay, wie kommuniziert ihr miteinander? Auf Englisch? Wir kommunizieren auf Englisch, ja. Okay. Das ist nämlich das nächste Problem. Sie muss jetzt auch zum Ablauf der Aufenthaltsgenehmigung auch die Integrationsdeutschkurse belegen hier und dementsprechend auch die Nachweise erbringen. Sonst wird auch die Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängern, ne? Okay, das ist eine Zusatzproblematik, aber ich wollte einfach darauf hinaus, ihr beide sprecht so gut Englisch, dass ihr auch euch intensiv unterhalten könnt, auseinandersetzen könnt. Eigentlich schon, aber ich habe trotzdem so das Gefühl, dass öfters auch da gewisse Kommunikationsprobleme sind. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Weil halt nicht die einheitliche Sprache ist, die jeder wirklich von uns dann wirklich perfekt beherrscht. Ich meine, dennoch musst du sie ja dann schon, hoffe ich mal, angesprochen haben, was ist mit ihren Gefühlen los? Ja. Was sagt sie denn dann? Ja, sie sagt mir, heute Abend sagt sie mir, sie liebt mich, aber sie liebt mich nicht, wie es in einer Beziehung sein sollte. Sie liebt mich eher wie ein Bruder, wie ein guter Freund. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Sie will mich jetzt, eigentlich wollte sie es mir jetzt sagen, wenn sie jetzt wieder zurückkommt, aber. Ach du lieber Gott, das ist ja schon der Schuss ins Herz. Ja. Dieser Satz ist ja schon der Horrorsatz überhaupt, wenn man mit jemandem zusammen ist, den man liebt und der sagt, ich liebe dich wie einen Freund. So wunderbar. Wie ein Bruder, ja. Oder wie ein Bruder, ja. Ja. Damit ist ja alles gesagt, Dirk. Dann ist die Sache erledigt. Boah, aber ja. Aber ja. Wenn die das so klar gesagt hat, ich meine, das kann man ja auf Englisch nun relativ einfach ausdrücken, dann reicht schon ein bisschen Schulenglisch, dass man das versteht. Ja, dann war es das. Ja. Was will man da reden? Das geht ja, ist es auch völlig egal, ob sie eine Transsexuelle ist oder eine normale, in Anführungszeichen normale Frau. Das ist völlig egal. Ja gut, zu Anfang hat sie auch, ich meine, wir hatten öfters, sie ist sehr temperamentvoll, ist ja auch dabei. Und wir haben öfters mal, keinen Streit gehabt, aber Meinungsverschiedenheiten. Und sie hat es immer, sie hat sich hinterher dafür immer entschuldigt und hat es darauf geschoben, dass sie die Hormone nimmt und diese Hormone bei ihr halt auch psychisch eine gewisse... Okay, aber irgendwann ist das auch keine Entschuldigung mehr, die Hormone und die Psyche und so etwas. Hat sie denn gesagt, ob sie dich überhaupt jemals geliebt hat? Ja, hat sie. Hat sie. Ja, das wäre ja noch schöner, wenn es jetzt... Wenn sie das hat sie gesagt, auf jeden Fall. Also der, ich kann dir von meiner Seite auch sagen, das wäre für mich der Killersatz, wenn das jemand zu mir sagt. Dann würde ich den Rückzug antreten. Was kann willst? Ich will kämpfen nicht. Gut, ich kann sie nicht dazu zwingen. Ja, das ist immer so ein schöner Satz. Ich will kämpfen. Das ist doch alles Quatsch. Wenn jemand dich nicht liebt, kannst du die Liebe nicht erkämpfen. Entweder liebt die Person dich oder sie liebt dich nicht. Du könntest jetzt nochmal eingehend einige Gespräche mit ihr führen, um herauszubekommen, ist das wirklich so? Und wenn es nochmal bestätigt wirst, dann zieh dich zurück, Mensch. Sag ich dir, mehr kann ich dir nicht sagen, Dirk. Bist du noch da? Ja, klar. Ja. Ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, weil ich würde es wirklich auch so genauso machen. Auch wenn es schwer ist, ich weiß, das ist Horror, das ist immer grauenhaft, man leckt sich die Wunden, man blutet und man ist verletzt, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du dich zum Hampelmann machst. Tja, kann passieren. Bin ich auch bereit zu. Bitte? Bin ich aber bereit zu. Wenn du bereit dazu bist, dann werd ein Hampelmann. Dann unterhalten wir uns in einem halben Jahr nochmal. Dirk, ich habe dir meine Einschätzung gesagt. In der Tat können wir gerne noch mal im halben Jahr reden. Also finde ich durchaus eine interessante Geschichte. Aber soweit wäre es erstmal das, was ich sagen kann. Mhm. Also ich wünsche eine gute Entscheidung und für dich auf jeden Fall alles Gute, wie auch immer. Okay. Auf Wiederhören, Dirk. Ja, bis dann. Ne? Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr meldet, bitte schreibt in die Mail immer eure Telefonnummer auch mit rein, damit wir euch zurückrufen können. Und schreibt die Mails, wenn es geht, nicht zu lang, damit wir schnell reagieren können. Da fällt mir gerade noch was ein. Wir bekommen immer wieder Anfragen in der letzten Zeit in verschiedenen Internetportalen, Facebook, ich weiß nicht, wo überall, gibt's Domian. Und dieser Domian gibt sich als der wirkliche Domian aus. Das ist alles Lüge, das ist alles Quatsch, das bin ich nicht. Ich bin es definitiv nirgendwo. Das möchte ich euch sagen, lasst euch da nicht an der Nase herumführen. Da sind schon seltsame Dinge passiert, wie uns zu Ohren gekommen ist. So, Stefan ist 34, guten Morgen. Ja, morgen Jürgen. Hallo. Stefan, um was geht's? Ja, und zwar, ich habe im Mai eine Frau kennengelernt, die 18 Jahre älter als ich. Die ist 8 Jahre älter als du? 18. 18? Fährst du Auto? Ja, genau. Ja, ich fahre Auto. Ja. Aber ich habe dich im Ohr, also alles. Ja, ich will dir Hintergrundgeräusche, deshalb. Kein Problem. Ja, also ich habe, wie gesagt, folgendes Problem, und zwar habe die Frau kennengelernt, habe mit der Frau sexuellen Kontakt gehabt, klar. Mhm. Hat man ja halt so, mein Alter spielt heutzutage keine Rolle mehr. Und dann hat man sich halt so erzählt und ich muss dazu sagen, ich bin adoptiert. Du bist direkt adoptiert? Ich muss jetzt, Stefan, ich muss jetzt ab und zu mal immer so ein bisschen nachfragen, weil du nicht gut zu verstehen bist durch das Autofahren. Ach so. Ist besser jetzt? Das werden wir jetzt versuchen mal. Okay, also wie gesagt, ich bin adoptiert, direkt als ich noch ein Baby war. Ja. Und ich habe also meine Stadt auch nie verlassen, wo ich geboren bin. Ich will jetzt nicht genau sagen, wo ich herkomme, sonst... Ja. Gut, so, dann hat man sich halt unterhalten und dann hat sie mich mal nach meinen Eltern gefragt. Da sage ich, ich hätte total nette Eltern. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich adoptiert gewesen wäre oder halt adoptiert bin. Weil das haben mir meine Eltern, das sind meine Schwiegereltern oder meine Lieblingseltern, das sind meine richtigen Eltern. Ja. Und wie gesagt, dann hat sie halt gefragt, wann ich den Geburtstag habe. Und dann sagte ich halt, ja, ich habe am 3.3. Geburtstag. Schönes, einfaches Datum. Dann hat sie mich nach meinem Geburtsjahr nochmal gefragt. Ja, hab ich ihr noch gesagt. Und eine Woche später, also sie hat sich erkundigt und es ist zu 99% so der Fall, dass es, glaube ich, meine leibliche Mutter ist. Ich habe es mir gedacht, als du gerade angefangen hast zu erzählen. Ist das krass? Ja. Bist du gerade stehen geblieben? Nein, ich bin nicht stehen geblieben. Ja, es ist leiser. Ist das krass? Du hast mit dieser, ich bekomme gerade den Hinweis von meiner Regie. Stefan, du mögst bitte das Handy ans Ohr nehmen. Geht das? Ja, Moment. Jetzt habe ich es. Sonst ist das ein bisschen zu stressig. Du hast mit dieser Frau auch schon sexuellen Kontakt gehabt? Ja, klar. Nicht nur einmal. Was ist denn das jetzt für dich für ein Gefühl? Tja. Was ist das für ein Gefühl? Das ist gar kein Gefühl, das ist einfach nur Scheiße. Also mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ist es deine Mutter. Ja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, was sie möchte, ist halt, dass wir halt zusammen halt einen Test machen lassen. Mhm. Aber und so sie hat mir, wie gesagt, und sie hat mir halt, wie gesagt, von meinem angeblichen Vater halt ein Bild gezeigt und echt, ich sehe den wie auf dem Gesicht geschnitten ähnlich, ne? Das ist ja absolut verrückt, was das für ein Zufall ist, dass ihr beide nun jetzt so zusammengekommen seid. Tja. Wann hat denn deine Mutter, deine leibliche Mutter, in welchem Alter hat die dich weggegeben? Mit 18. Nee, wie alt warst du da? Ja, ich war gerade geboren. Du warst gerade geboren, warst ein Baby. Ja, genau. Und alle Termine, alles, was ihr jetzt besprochen habt, passt übereinander. Und ja, es passt, das Datum passt, es passt alles. Und wie gesagt, ich habe mich im Krankenhaus informiert und sie sich auch. Halt, es gibt halt nur zwei Kinder, die an dem Tag geboren worden sind. Und das andere ist auch ein Junge. Ja. Aber wie gesagt, das Krankenhaus kann halt keine Auskünfte geben, beziehungsweise dürfen sie nicht. Ja. Und also wie gesagt, wäre da hingelogen, wenn ich sagen würde, ich habe das Foto von meinem Erzeuger gesehen. Also ja. meinem wahrscheinlichen Erzeuger. Als, ich sehe dem total ähnlich. Als diese Frau, deine Mutter, deine Geliebte, wie immer man das jetzt nennen mag, als die das auch irgendwie... Mein Fehler. Bitte? Mein Fehler. Ja gut, ihr wusstet das ja nicht voneinander vorher. Ja, nein, das ist schon richtig, aber wie gesagt, lass mich fragen, als sie das auch realisiert hat, wie hat die denn da reagiert drauf? Ja, sie hat erstmal gestoppt, als sie halt, wie gesagt, das Datum und dann halt nochmal einen Geburtsjahrgang halt gefragt hat. Danach ist sie total irgendwie, apathisch geworden. Apathisch geworden? Ja, also ja. So, hat mich total in sich zurückgezogen. Hast du? Ich hab mal gefragt, was ist los? Und dann hat sie gesagt, nee, lass mal. Okay. Hast du denn, nachdem das jetzt eigentlich fast feststeht, gibt es da so ein Gefühl des Abscheus und des Ekels, dass du mit wahrscheinlich deiner eigenen Mutter geschlafen hast? Ich ekel mich eher von mir selber. Ja gut, das kommt ja dann gleich, dass das geschehen ist. Ja, aber wie gesagt, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt haben wir in der ganzen Aufregung gar nicht geklärt, bist du denn auch solo zurzeit? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Ja. Jetzt hätte ja sagen können, dass da noch eine andere Beziehung irgendwie im Hintergrund... Nein. Das also nicht. Es läuft, beziehungsweise es lief diese Sache mit meiner Mutter. Ja. Wie plant ihr denn jetzt weiter zu verfahren? Wie soll es weitergehen? Na gut, also sie würde ganz gerne einen Test machen, und zwar, aber da bin ich bereit so. Da möchtest du nicht machen, oder? Nee, weil wie gesagt, also wenn ich jetzt zum 1000% gewittert hätte, mein Gott, also ich weiß nicht, ob ich damit fertig würde. Mhm. Ja, dann ich mit meiner eigenen, dass ich mit meiner leiblichen Mutter geschlafen habe. Ja, muss man sich mal wegtun. Ja, ja. Also ich, andererseits, wenn du den Test jetzt nicht machst, wirst du das sowieso nie aus deinem Kopf herausbekommen. Meinst du? Ja, ich überlege jetzt auch gerade, wie man aus so einer Lage wieder sich befreien kann. Nehmen wir mal an, es ist wirklich deine Mutter und es deutet ja alles darauf hin. Könntest du dir denn vorstellen, dass ihr, ich weiß nicht, ob das möglich ist, einen anderen Mutter-Sohn-Kontakt aufbauen könntet? Also ich muss dabei sagen, ich hab nie nach meinen leiblichen Eltern gesucht, weil ich zufrieden war, da wo ich aufgewachsen bin. Und es hat mich wirklich interessiert, weil klar, man hört zwar immer Sachen und ich denke mal, die Leute werden so eine Runde gehabt haben. Das heißt, aber da bin ich nicht drauf eingegangen. Das heißt, du bist gar nicht so sehr interessiert an deiner leiblichen Mutter. Also, sagen wir mal so, es hat mich nicht interessiert, aus welcher Frau ich kam, weil ich hatte diese zwei Eltern. Also die Grundfrage ist jetzt, ob du an einem weiteren Kontakt interessiert wärst. Wenn du... Ja, Kontakt vielleicht schon, aber wie gesagt, es fällt mir halt schwer, dann aus dem Kopf zu verbannen, dass ich halt mit dieser Frau intim war. Ja, das kriegst du auch... Ich denke mal, das wird mich nie loslassen. Nein, das wird ja nie loslassen. Das verstehe ich. Also ich meinte das gerade so, wenn immer vorausgesetzt jetzt, das ist alles wirklich so, dass es deine Mutter ist, bist du an einem weiteren Kontakt interessiert. Wärst du nicht an einem weiteren Kontakt interessiert, kannst du dir auch diesen Test schenken, der wahrscheinlich ja eh das bringt, was alle jetzt schon vermuten. Das Problem ist ganz einfach, ich liebe dieses. Ach, dieser Satz kommt jetzt noch. Du sagst, ja, ja. Jetzt sagst du mir, ich liebe diese Frau. Ja, weil wie gesagt, als Frau, als Frau. Das verstehe ich. Das kann ich nicht verstehen, Stefan. Spätestens nach dieser Information, dass es deine Mutter ist, ist doch alles zerschlagen, was man an normaler Liebe zwischen Mann und Frau empfinden kann zu einer Frau. Ja, das ist leider komisch und da komme ich halt nicht mehr klar. Ja, also das weil ist aber wirklich. Ich hab noch nie eine Frau kennengelernt, die so war, die so. Er ist total auf meiner Längenwelle, Schwester. Aber das muss doch jetzt alles relativiert sein, nach dem, was du weißt. Pass auf, die Sendung ist rum. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, alles klar, danke. Okay, bis gleich, tschüss. In der Technik, heute Nacht Patricia Unger. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht vom Montag auf Dienstag.